Stammspieler wie Benzema, rollen Benzer bra, zahlen Benzer bar, 160k. Bitches tanzen vor der Kamera. Kapital aus Ukraine und nicht Drake aus Kanada. Haha, geil, mach den Beat an, bra. Stammspieler wie Benzema, rollen Benzer bra, zahlen Benzer bar, 160k. Bitches tanzen vor der Kamera, Kapital aus Ukraine und nicht Drake aus Kanada. Ich bin Stammspieler wie Benzema, Benzema, bra. Ja, ich zahl den Benzema, bra. Bitches tanzen vor der Kamera, Kapital aus Ukraine und nicht Drake aus Kanada. Bratan läuft, Para unter Folgen. Gestern waren die Platten grau, heute sind sie gold. Heute sitzen wir im Metzger, dann zu sechs in einem Golf. Doch der Bratan bleibt der gleiche, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Nein, ich will nicht angeben, Mama sagt, bleib menschlich. Das heißt, du darfst nicht abheben, wenn du fällst, ist brenzlich. Und keiner fängt dich, keiner hilft dir auf. Also denk nicht, dass einer an dich glaubt. Das Leben ist ne Bitch, ich weiß, von was ich rede. Ich weiß, dass sie mich hassen und ich weiß, dass ich vergebe. Brüder werden komisch, doch ich hasse nicht, ich bete. Bitte Gott verzeihen alles, sie haben Ego-Probleme. Stammspieler wie Benzema, rollen Benzer bra, zahlen den Benzer bar, 160k. Bitches tanzen vor der Kamera, Kapital aus Ukraine und nicht Drake aus Kanada. Ich bin Stammspieler wie Benzema, Benzema bra, ja, ich zahl den Benzer bar, ja. Bitches tanzen vor der Kamera, Kapital aus Ukraine und nicht Drake aus Kanada. Es liegen Kugeln für Para, Bratans hatten Kugeln im Koffer. Cops haben mich geschlagen vor Mama. Ich glaub an Gott, nicht an Karma, Brata. Egal wie groß und breit, ja, wir bluten alle gleich. Was für nette Bruder, sag mir, was in meiner Tasche bleibt. Sie haben gesagt, ich werde fallen, ich komm nicht weit. Sie haben gesagt, mein Hype hält nur für eine kurze Zeit. Ach was für Hype, kein Problem, ihr könnt ihn haben. Nimm ihn, denn nicht der Hype, nein, mein Wille füllt mein Magen, yeah. Nimm die Awards, die Preise und die Platten. Denn am Ende zählen nur noch deine Taten. Bra. Ja, bra. Ich Stammspieler wie Benzema, rollen Benzer bra, zahlen den Benzer bar, 160k. Bitches tanzen vor der Kamera, Kapital aus Ukraine und nicht Drake aus Kanada. Ich bin Stammspieler wie Benzema, Benzema bra, ja, ich zahl den Benzer bar, ja, ja. Bitches tanzen vor der Kamera.